Willkür! Das ist total Willkür! Wieso kriege ich meinen Willen nicht? Willkür ist das! Ich will aber mein Event! Ich will mein Event! Mein Event! Ihr könnt nicht einfach sagen, das geht nicht! Wo steht das überhaupt? Als wenn ihr Ahnung von der Guideline hättet! Einen Scheiß habt ihr! Willkür! Totale Willkür! Ich geh! So! Habt ihr jetzt davon? Dann geh doch zur OC. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 136. Die heutige Konserve ist erneut recht geocaching-lastig. Aber wenn ich schon durch den Wald leide, benötige ich mehr Mitleidende als nur meine Holde, sprich Nachleidende, das heißt euch. Es sei denn, ihr spult vor oder schaltet ab, aber dann ist die Konserve eben zu Ende und ihr verpasst im Grunde genommen nix. Ansonsten willkommen beim retro-lavalösen Geocachieren im Wald. Sieht ein bisschen wild aus. Ja, ein Hauch kühl. Dein Handy ist geladen, ne? So fast, wieso? Ja, für den Fall, dass meins aussteigt, musst du den Cache finden. Haben wir einen Stift dabei? Ich brauche ja keinen. Ich muss ja nicht meinen eigenen Cache loggen, aber dann können wir wenigstens nachher sagen, steht Wasser im Briefkasten. Das ist auch schon wieder scheiße. Guck mal, eine Meise. Wie laut die ist. Hölle ist die laut. Eine Lautmeise. Es ist Sonntag, der 2. April 2023. Und wir gehen zu einem meiner Caches. Es ist der Tütencache und der ist jetzt schon ein paar Tage deaktiviert, weil er angeblich nicht da ist. Da wollen wir mal nach dem Rechten schauen. Kühl ist es, um die 6 Grad, dass die Leute immer ihren X1 warm laufen lassen müssen, obwohl überhaupt nichts beschlagen ist. Ist ja auch so eine Unart, ne? Dann gehen die Leute hin, steigen ein, machen ihr Auto an. Wenn er dann läuft, schnallen sie sich an oder so frickeln erst ihr Handy irgendwie in Halter mit Bluetooth und Schnickschnack und schnallen sich dann an. Und dann hat er dann 5 Minuten gelaufen und alles. Und dann fahren sie die 300 Meter zum Bäcker und dann machen sie dann das Auto wieder aus, schnallen sich ab, frickeln das Handy aus der Halterung, stecken es in die Tasche, gehen Brötchen holen, dann zurück zum Auto und dann geht das ganze Spiel von vorne los. Erstmal anmachen, dann Handy reinfrickeln, Playlist suchen. Hallo Amsel. Playlist suchen und dann zack, anschnallen, losfahren. Und wenn sie dann auf die Verbrauchswerte gucken, stellen sie fest, 40 Liter. Und danach regen sie sich dann auf, dass das Auto mit 8 Litern im Ortsverkehr angegeben ist. Ein Trauerspiel. Ne? Kannst du mir eins erklären? Nee. Warum haben die Autos so Endpötte? Ich bin eher Hybrid. Wenn es kein Hybrid ist, geht das nicht. Du kriegst ein E-Zeichen nur für einen Hybrid, aber nicht zwangsweise oder für einen vollelektrischen. Ja. Warum hat ein vollelektrischer so Auspuff? Ja, es kann doch ein Hybrid sein. Warum soll er Auspuffrohre haben? Welches Auto denn? Das sind Plug-in-Hybrids. Die haben Verbrennungsmotor und für die Stadt so für... Den in meinem Kollegen fährt, ist kein Plug-in, das ist ein reiner E. Und der hat auch Auspuffblenden. Oder hat er nur die Auspuffblenden? Das ist mir scheißegal. Warum muss man so Auspuffblenden? Nein. Heutzutage hast du ja viele Autos, die diesen lustigen Ausschnitt haben, hinten in der Heckblende, schön verchromt, so in richtig dick. Und irgendwo hinter der Heckblende, also vor diesem Loch oder auch manchmal drin endet das eigentliche Auspuffrohr. Jetzt da vorne an dem roten beispielsweise, wenn der Auspuff nicht da wäre, hätte er ja trotzdem diese Wellen, weil die machen ja jetzt nicht, wenn das Auto vom Typ her in mehreren Klassen ausgeliefert wird, also als E-Auto, als Hybrid, weiß ich nicht, als reiner Verbrenner, vom Modell her jedes Mal eine andere Heckblende. Dann lassen sie halt einen Auspuff weg, aber der Heck sieht halt gleich aus. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Schon wieder so eine Meise. Ist das die von eben? Nee, die bleibt ein bisschen anders hier, ne? Also ich kann mir das nur so erklären. Weil viele, also hier so, ich glaube Honda macht das. Die haben ja hinten diese dreieckigen Dinger eingelassen. Aber das eigentliche Auspuffrohr, das endet so einen Zentimeter vor diesem Auslass. Aber ohne Gewehr, reine Mutmaßung. Weißt du, was ich mal geil fände? Ein Sonntagsfahrverbot nebst Überflugverbot. Das heißt sonntags, außer jetzt Krankenwagen, Feuerwehr, ne? Sonntags keine Autos, keine Flieger, die über Deutschland brettern. Alles schick, mal schön leise, nur Natur, krakelige Leute mit Fahrrädern, schreiende Kinder im Kinderwagen. Endlich hört man sie mal und nicht nur diesen Lärm. Das wäre mal schick. Ja, meine Lieben, ich weiß, das kekst euch jetzt alle, aber wäre doch mal hübsch. Und für die Kescher, ihr müsst ja nicht immer die Homezone um alles in der Welt frei halten. Macht es halt so, dass ihr am autofreien Sonntag spazieren gehen könnt. Das hätte was, finde ich. Könntest du mitten auf der Straße gehen? Ich wüsste mal gern, woher der Straßenname kommt, ne? In der Pleng. Pleng. Muss man sich mal reintun. Was is eine Pleng? Schwierig. 30, ist aber nur eine Empfehlung. Ja, Ortsschilder, also Geschwindigkeitsschilder können als Empfehlung gesehen werden. Ja, ist halt gerade keine Schule Sonntag. Das steht aber nicht drunter. Nö. Aber das sind doch mündige Bürger, das können die selbst entscheiden. Eigenverantwortung. Genau. So sehe ich das auch. Eigenverantwortung. So wichtig. Hier ist ja dieser schöne Bruchstein mit Gymnasium Lindler 1998. Die haben das so gemacht, dass man annehmen könnte, noch eine zweite Jahreszahl auf die rechte Seite zu schreiben und dazwischen ein Minus, also 1998 bis, wenn irgendwann der Schulbetrieb mal aufgegeben wird. Was süßte? Das Werktag 7 bis 14 Uhr oder 16 Uhr, das versteht. Nein. Das gilt nur für das absolute Halteverbot. Das gilt für das absolute Halteverbot. Das gilt nicht für die 30. Für die 30. 200 Meter. Genau. Zusatzschilder müssen direkt unter dem eigentlichen Schild hängen. Oder es ist ein großes Schild mit vielen drauf und dann ja, dieses Zusatz da drin. Genau. Soweit ich das weiß. Ja, das war auch meine Überlegung. Ich war nur gerade im Zweifel. Ich glaube, du hast den Führerschein noch zu Zeiten gemacht, als man auf vieles Wert legte. Ich glaube, auch heute sind die alle nicht mehr so aufnahmefähig. Guckst du dir an, mitten auf der Straße. Nee, ist mir bis jetzt noch nie so aufgefallen, wie hoch dieser Metabolon hier ist. Wenn man den jetzt so über den Häusern sieht, ist schon der Hammer. Wie so ein Vulkankegel oder so. Dieses abgeplante Teil. Da oben, ne, in diesem kleinen Wäldchen da, da ist auch noch ein Steinbruch drin. Ein alter. Wie gesagt, Eichholz, 800 Meter weiter. Kommt einer, da fahren wir mal mit dem Fahrrad hin. Die würde ich mir nämlich gerne mal anschauen. Wegen Hennes dem Schmied. Ja, nie ist mal eine Blitze, wo man sie braucht, ne? Trauerspiel. Wichtig Tour mit dem Sportwagen. Ich meine, es war ein BMW. Hecktriebler. Hier im Kreisel. An der Kreisverkehrsanlage Eichholz-Lindler-Ost, wo wir uns derzeit befinden. Wir kreuzen jetzt die Straße. Zum Glück kommt der Honk da gerade nicht her. Und dann gehen wir gegenüber in den Waldweg. der uns zum Tütencache führen soll. Ich weiß gar nicht, seit wann der liegt. Einige Jahre. Immer noch in der ersten Version und ich mutmaße, der ist überreif, wenn er sich überhaupt noch finden lässt. Also, es ist ein Cache in der klassischen 2003er Variante. Das heißt, vor Plastedosen mit Silikondichtung, wo man halt nur undichte Dosen hatte, die in Tüten verpackte, mit Weggummis gesichert hat. Und dort bildete sich dann über die Zeit ein kleines Feuchtbiotop innerhalb der Tüte. Und das Hineingreifen führte auch zu, was machen die denn hier? Hier kommen zwei Entlüftungsrohre aus dem Boden raus. Und hier haben dann einige Leute Holzstämme aufgeladen. In großem Stil. Und die stützen sie dann gegen Wegrollen an diesen Entlüftungsrohren ab. Das halte ich gelinde gesagt auch für recht abenteuerlich, weil ich mir kaum vorstellen kann, wenn dieser, ich tippe mal 3 Meter hohe Holzstapel, in irgendeiner Form ins Wanken gerät, dann hält das nichts mehr. Hier haben sie wenigstens einen Baum genommen, haben sie den Baum dann noch abgestützt. Abenteuerlich, naja, es ist wie es ist. Ah, wir sind hier auch falsch. Wir müssen, glaube ich, da den Berg hoch irgendwie. Jetzt weiß ich nicht, ob es hier noch einen Weg gibt, einen zusätzlichen. Früher konnte man mal abgehen. Vielleicht geht da gleich noch einer hoch. Nachdem dieser Cache von mir gelegt wurde, war ich auch nicht mehr da. Hier wurde eine neue Wasserleitung gelegt, so wie es aussieht. Fernwasser in einer neuen Schneise. Ich habe gerade die Geocaching-App aufgemacht und jetzt steht da Frühjahrsputz im der Hauptquartier. Unsere Server werden am Mittwoch, den 5. April um 16 Uhr PDT für bis zu 30 Minuten nicht erreichbar sein. Das ist schön. Wie kriege ich die Meldung jetzt weg? Aha. So. Dann suchen wir uns mal den Ort, wo wir gerade sind. Und dann diesen Cache, Tütencache. GC6 GTT0. Ja, dann gehen wir da mal hin. Navigiere. So, ich kann mal gerade gucken, der liegt seit, wie funktioniert denn das jetzt hier? Ich benutze das so selten. Hinweisbeschreibung, steht da nicht. Info. Aha. Ja, keine Ahnung, was ich den gelegt habe, ist ja auch egal. Ich navigiere da jetzt mal hin, beziehungsweise ich versuche das mal. Der Weg hier ist fest mit einer leichten Schlammdecke, so einen Zentimeter vielleicht bedeckt und an den Rändern läuft Wasser. Wir haben heute eine amtliche Hochwassermeldung für einige Pegel in NRW. Deswegen sage ich wir, weil Nina hat mir das für das Oberbergische ausgegeben. Wobei ich davon ausgehe, hier wird da wohl nicht so viel passieren. Man hat von diesem Waldweg aus einen recht schönen Blick auf die Abfahrt zur Wolfsschlade. Die kommt in NRE 02 nochmal vor. Und aha, die örtliche Bäckerei fährt gerade wieder Brötchen aus ins Café im Ort. Und manchmal, ne, da steht doch da vorne an der Leitplanke so ein Auto so ein bisschen den Weg runter. Und siehst du da vorne, da scheint so eine Art Ansitz zu sein. Das erklärt es auch, warum der da immer steht. Die örtliche Jägerschaft, ja, ja. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also eigentlich sind das 72 Meter da. Da müssen wir mal gucken, wie wir hier raufkommen. Ich sehe nämlich hier keinen Weg. Es müsste jetzt den Hang raufgehen. Das Problem ist, der Hang ist abgeholzt und liegt mit lauter Astzeug voll. Und es gäbe eine Alternative. Durch stehenden Hochwald. Allerdings haben dort die Nadelbäume alle keine Rinde mehr. Wodurch sie nicht sehr vertrauenserweckend aussehen. Das ist ein Rinnsal, da gehen wir besser nicht her. Es gibt ja noch einen anderen Weg, der hinten bei Eichholz in den Wald reingeht. Den hätte man nehmen können oder man wäre besser durch den Wald hinten, wo es noch flach war, hochgegangen. Tja, aber wir wollen ja heute Schritte haben, also gucken wir mal, was hier so geht. Ja gut, im Zweifelsfalle kommt da oben gleich das Wäldchen, wo du in Richtung Horpe abbiegen kannst und von da geht auch ein Weg darüber. Also es wäre alles machbar. Hier liegt eine ganze Menge Zaun in der Landschaft. Maschendrahtzaun. Und es sieht so aus, als hätten sie den hier abgerissen. Aber die Bäume stehen hier alle schräg und lehnen zum Teil aneinander. Und weil es windet, gehe ich da jetzt nicht her. Das könnte unangenehm werden. Ja, hier könnte es gehen. Ich muss mal eben auf die Karte gucken. Ja, da oben ist der Weg. Das ist nicht weit. Das kann man machen. Sieh mal zu, dass du da oben rauskommst. Da in dieser kleinen Lichtung. Auch wenn du jetzt seitlich vielleicht ein paar Kurven gehen musst. Aber das wäre der Weg. Ist das eine Weinflasche oder eine Bierflasche? Egal. Soll ich vorgehen? Oh. Ja, hier sieht es jetzt richtig scheiße aus. Na gut. Der Boden ist weich. Dornenranken. Ranken. Hier ist ein alter Fahrweg, der aber offensichtlich hier öfter mal gekreuzt wird. Sieht so aus, als würden hier öfter Leute hergehen. Ginster und ein Weg. Willkommen in Zeckenhausen. Ich werde die klassische Alternativ-Parallelroute nehmen, weil Ginster mag ich nicht wirklich. Da ist eine Neupflanzung, eine stark veränderte Landschaft. Ich gehe hier oben längs eines Maschendrahtzauns, der ist neu gesetzt. Hier sind Laubbäume gepflanzt, wie ich das sehe. Könnten Buchen oder Eichen sein, irgendwas in der Richtung. Ich bin gespannt, wird sie in den nächsten Jahren ja zeigen. Oder wenn die blühen, die haben einiges an Knospen. Allerdings ist auch hier gut gemeint nicht gut gemacht. Denn hier ist ein Baum abgebrochen. Und dieser abgebrochene Baum hat jetzt den Zaun eingeschlagen. Und jetzt kommen die ganzen Rehlein und Schweinlein dann doch dahin, nützt alles nichts. Schade, schade, schade. So. Und hier in der Nähe müsste dann auch die Tüte nebst Kasch sein. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Wo ist denn 44 Meter? Die Spannung steigt. Ach du Scheiße. Wir gehen hier noch ein Stück vorbei. Von da hinten her. Da sind zwei tiefe Fahrrinnen. Da steht mit Sicherheit Wasser drin. Es ist nur zu schön zum Einsauen. Dann lieber hier noch ein bisschen durch den Schlamm und durchs Zeckenkraut. Wir haben ja auch keine hilfreichen Kescher-Autobahnen, weil diese Caches, also meine insbesondere, werden ja in der Regel nicht gesucht. Das ist gut für die Natur, aber schlecht zum Wiederfinden. 18 Meter, 15 Meter, 12 Meter, irgendwie kommt mir das hier bekannt vor. 8 Meter, ja, irgendwo hier würde ich sagen, ne? Wären wir im Zielgebiet. 4 Meter darüber, jetzt müssten wir halt mal ein bisschen schauen, ob wir was finden. Ich denke mal, ich werde es, wenn, in die Nähe von einem Baumstumpf gelegt haben und nicht zu weit davon weg. Ein Suchstock wäre jetzt vielleicht angebracht, ein bisschen zum Pieksen. Hier nicht. Dann mal weiter gucken. Also hier irgendwo in diesem Bereich. Ich habe den irgendwie in so ein Loch im Boden getan. Wahrscheinlich nicht direkt an einer Wurzel, sondern vielleicht einen Hauch abseits. Dahinter. Ich meine, da waren mal kleine Tännchen in der Nähe, aber weißt du. Die Scheiße denn hingeschmissen? Ich fass es nicht. Neun Meter. Ach, das Ding lügt doch. Kannst du Koordinaten eingeben? Ich hab ihn jetzt über den Browser geöffnet. Okay. Aber es ist keine Foto, hat auch niemand Fotos eingestellt. Nee, gehe ich von aus. Warum auch? Längere Suche. Vielleicht ja hier. Ich stehe davor und krieg's nicht mit oder so. Ist ja alles durchaus möglich. Genau, längere Suche, das ist, das klingt so. Aber hier liegen ja ums Verrecken Äste. Gibt hier dummerweise viele Baumstümpfe, ne? Der ändert aber auch meinen Standort nicht, das dumme Schwein, wenn ich jetzt hier ein Stück gehe. Sagt er 10 Meter. Ich räume hier trotzdem mal die Blätter weg. Man weiß es ja nicht. Manchmal wünsche ich mir ja mein herzallerliebstes GPS. Nämlich für solche Aktionen demnächst wieder mit. Nordkoordinate stimmt noch nicht ganz. Also eigentlich laufen wir auf hier an. Stimmt aber nicht. Also ich weiß, es war eine kleine Kuhle. Die habe ich mit Absicht genommen, damit es ein bisschen feuchter wird. Also es ist jetzt nichts. Da muss eine Rinne hinterherlaufen, sonst hat das keinen Sinn. Könnte auch hier sein. Oder der da, aber da war ich ja eben. Da war ja nichts. Ich finde es nie da, ich habe ihn noch nicht gefunden. Also, bin ich zu Ost. Es fehlt mir schon wieder 6 Meter oder so. Es muss hier in der Nähe sein. Oder er ist tatsächlich weg, aber das glaube ich nicht. Warum sollte das so sein? Da müsste den ja einer mitgenommen haben. Das sieht nicht aus, als hätten die hier groß Holz gemacht. Dann liegt hier ein Stein. Ja, den hat ja auch schon mal. An der Seite lag auch ein Stein. Hm. Arg komisch. Das hier ist eine Rinne. Das muss hier in der Nähe gewesen sein. Verdammte Axt. Also theoretisch muss es hier sein. Wäre auch sinnvoll mit dem Loch da drin. Ich habe den nicht in den Baumstumpf gelegt, ganz sicher nicht. Ich bin besser versteckt, weil ich mir nicht so aufgefallen. Der ist durchgefault, ja. Weißt du, wie viele Jahre der liegt? Ja. Der ist hier nichts drin, aber wir sind hier bei 2 Metern. So. Und hier drunter ist ja auch ein Baumstumpf, ne? Ja, aber und der liegt auch schon viele Jahre da. Ja, weiß ich nicht, wenn der abgebrochen ist und da drüber gefallen ist. Das wäre jetzt noch grün geworden. Also wenn du die Bäder liegt, liegt der 10 Jahre. 16 Jahre Geocaching hat sie geschrieben. Wann ist sie angefangen? 2003? 5. Dann hast du in 16 belegt. Ja. Das ist ja auch schon ein Eckchen, ne? Ja, 7 Jahre. Aber wie gesagt, der Baum, der liegt auf der 5. Ist das da auch ein Baumstumpf? Aber das ist auch so zugewachsen, dass... Hülse wächst schnell. Das teste ich jetzt mal aus. Verdammte Axt. Nee, hört man nix. Und hier auch noch einer. Hört man auch nix. Der ist neu umgefallen. Upsi. Sieht schlecht aus. Ich weiß auch nicht, wie groß der war. War eine kleine Tüte oder eine große? War das small oder regular? Ah. Sieht nicht gut aus. Verdammt. Da muss da wohl eine neue Tüte hin. Um Grund nochmal wiederzukommen. Ja, weiß es nicht. Andererseits. Dreier 2. Ich weiß es auch nicht. Also alles hat ja seine Zeit. Schade, schade. Dann ist er wohl weg. Schweine haben den garantiert nicht ausgegraben. Also, entweder den hat einer gefunden oder den hat ein Starkregen runtergespült, aber das glaube ich auch nicht. Wobei, naja, ich sollte demnächst vielleicht mal Eisenfolie in meine Dosen tun und mir eine Suchspindel holen. Dann finde ich die Dinger vielleicht irgendwann mal leichter. Oder öfter hingehen, das kann man natürlich auch, aber das wäre ja langweilig. Gucken wir doch mal, wie wir hier wieder wegkommen über den oberen Weg. Da hinten stehen die Autos, da ist die Straße und hier gab es diesen anderen durch das Waldstück. Da sind wir nämlich Freiwald eingegangen. Wir machen das jetzt einfach. Wir gehen jetzt hier bis zu dieser Fernwasserleitung und dann die Schneise runter. Das wäre das Einfachste. Was haben sie denn hier gemacht? Das nenne ich mal einen Hasengrill. Oder? Aber das kann ich hier ausmachen. Das auch. Alles schließen. Das ist doch mal ein Hasengrill vom Feinsten. Nägel. Zecke? Hier sind Nägel auf dem Boden. Siehst du, weiße Nägel. Das soll, weiß ich auch nicht. Da unten ist die Straße. Ist da mal ein Stück rüber gehen, genau. Aber Vorsicht, ne? Die Rosanen sind stachelig. Kommt ein Auto, warte. So ist das. Eine Stunde gesucht, nichts gefunden. Guck, da wäre die Wasserleitung gewesen. Da hätte man schön gehen können. Schade, schade, schade. Oder so. Ist Wildgulasch, ne? Rindergulasch? Langweilig. Spät haben wir es denn? 11:30. Da sind wir gegen 12 zu Hause. Passt schon gut. Bauen die an der Schule? Sieht so aus. Kommt noch ein Truck dran. An Lindler Ost. Ja gut, man muss ja auch irgendwie die Flüchtlingskinder unterrichten können, ne? Ja, machen sie eine dreizügige OGS. Ortsansässige Träger sucht Rentierringe. OGS-Leute. Aha. Der ortsansässige Träger. Nee, also ich weiß nicht, ob ich Bock habe da oben nochmal. Habe ich nicht wirklich Lust, weißt du? Ich mach den gleich weg und dann ist Ruhe. Man muss loslassen können. Platz für Neues. Vor allen Dingen, das ist ja auch so einer von den neueren. Da hängt auch mein Herz nicht dran. Das war ja einfach nur so ein Spaßding, ne? Was ist mit denen jetzt? Ein Trupp geht mitten auf der Straße, das Jugendherberge bestimmt, wa? Ja. Mitten auf der Straße. Lass auch mal nebeneinander gehen. Wenn die nebeneinander gehen, machen wir das auch. Hm? Ja. Genau. Ich denke, der hat mir sein ganzes Leben war gelogen. Hallo. Hallo. Soll ich abgedrängt. Das ist nicht mein Problem. Wenn die meinen, die müssen so dritt nebeneinander hier auf den Bürgersteig gehen. Ich kann auch neben meiner Frau auf den Bürgersteig gehen. Da müssen sie sich halt mal anpassen. Rannten die auch mitten auf der Straße. Bitte? Ja, da kamen aber dann Autos. Da wussten sie, sie haben verloren. Bei uns hatten sie ja noch eine gewisse Chance. Genau. Weiß ich nicht. Vorne die Rothaare, die kam mir doch bekannt vor. Aber so ist das nun mal. Aber das funktioniert ja auch, ne? So Leute in der Gruppe, die neigen ja dazu, immer irgendwie ein bisschen aus sich rauszugehen. Weil da wirkt man ja direkt anonymer. Aber du könntest dir dein Halstuch mit über den Kopf wickeln. Hat man früher so gemacht. Dann sieht das so ein bisschen wie Kopftuch aus. Aber ist ja nicht schlimm. Hallo. Oma hat früher immer Kopftuch getragen. War halt Landfrauen-Style. Ne? Immer Kopftuch. Und flogen die Haare nicht so. Ohne Ohren war nicht kalt. Das war super. Bauen die denn da hinten auf ein Riesending? Wird das ein Flüchtlingsheim oder was? Oder ist das ein neues Rathaus? Ja, nein, ich meine, hinter dem... Das gehört zu dem alten Krankenhaus, die haben da Eigentumswohnungen und so. Ja, ja. Ja gut, die haben da, das Krankenhaus ist ja abgerissen, der Mittelteil auch. So, das haben sie ja da neu gebaut. Da steht ja nur noch... Nee, der Mittelteil wurde abgerissen, der Originale. Das war alles schön Bruchstein. Der ist weg, da steht nur noch das Kapellchen. Vorne der Erker, der Rest ist nicht mehr original. Und dahinter das Ding, das ist, weiß ich nicht, jetzt ja neu. Das ist ja auch ein Riesenkomplex. Sieht man von da hinten gar nicht. Muss man mal spazieren gehen. Gucken wir mal. Ne? Ja. Ja, das ist ja auch. Warum? Weil ich Osterhasen vertraue. Ah. Die ploppen dann einfach irgendwo auf. Gut. Dann, dann gehen wir bei der Gelegenheit mal diesen Querweg in Richtung Eremitage, den wir letztens nicht zurückgegangen sind. und sammeln noch eine Dose ein. Du erinnerst dich? Ich werde unter Garantie sowieso über die nasse Wiese müssen. Aha. Weil ich da auch schon immer für die Kürbisse und schon für Pulver habe. Ich kenne ja die KI, die dahinter steht, wo die ungefähr verteilt werden. Okay. Du kennst die Hasenverteil-KI. Ja. Knaller. Nicht nur Hasen, auch alles andere. Hasi-GPT. Ich hoffe, das hören jetzt nicht die falschen Leute und ändern die KI. Ach, mein Gott. Dann ändern wir die halt wieder zurück. Dann gehst du zu Chat-GPI und sagst, hey, Chat-GPI, check doch mal, was an Hasi-GPI geändert wurde. Und dann checkt die das. Und dann sagst du, änder mal eben Hasi-GPT. Und dann ändert die das. Und dann ist schick. Wird schon klappen. So wie ich das gesehen habe, wird ja diese KI so streckenweise ja verboten. Ne? Also mein ich gelesen zu haben. Ich weiß es nicht genau. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Und du kannst dir ja irgend so einen Code zusammenschreiben. Ne? Und dann sagst du, finde den Fehler. Und dann geht die mal eben über den Code. Weiß ich nicht, in Python oder weiß der Geier, was in was. Ich kenne mich ja mit Programmiersprache nicht so aus. Und dann sucht die Fehler und ändert das und danach hast du ein Funktionieren. Also mit dem Zeug kannst du ja angeblich ohne Hackerkenntnisse dir irgendwelche Schadsoftware zusammenbasteln lassen. Insofern, dann wird die ja wohl sowas Banales wie Hasi-GPT geregelt kriegen. Oder Kürbis-GPT oder Blümchen-GPT oder was du da sonst noch alles hast. Okay, Valentinstagsherzen-GPT oder nein, Valentinstagsherzen-Verteil-GPT. Das wäre ja... Mach's auf Amor. Das wäre ja... Wow. Da kommen wir wieder zu den Unworten des Jahres. Aber eins kann die nicht, ne? Ich hätte die jetzt gerne mal aufgerufen und gesagt, hör mal, finde meine Dose. Und haben mal geguckt. Klappt natürlich nicht. Weil so klug ist sie ja nun auch nicht, ne? Keine Arme, keine Suche. So sieht's doch aus. Nein, so von der Grundüberlegung. Klar, diese künstliche Intelligenz, die wird jetzt allen, auch Schülern oder so, furchtbar bei ihren Aufgaben helfen und dazu beitragen, dass die Menschheit noch mehr verblödet, weil die ja dann quasi nicht mehr selber denken muss. Ach, als wenn irgendeiner den Lehrern zuhört, die den guten Umgang vermitteln. Die kriegen es ja auch nicht geregelt, den Kindern in der Grundschule zu sagen, dass man hier Klassenkameraden-Pornos nicht im Internet verbreitet. Und vor allen Dingen, die wissen ja auch, oh, wir sind ja unter 12, wir können ja machen, was wir wollen. Da kommt ja maximal dann mal die Polizei vorbei und macht mit uns ein Aufklärungsgespräch. Nein, wir können einfach darauf warten, dass dann irgendwann diese ganze Terminator-Geschichte mal Realität wird. Und dass diese künstliche Intelligenz uns so weit verblödet hat, dass wir überhaupt nicht merken, was da im Hintergrund passiert. Und dann sind wir irgendwann weg. Und ich glaube, den Maschinen, naja, man könnte ja Maschinen bauen, die mit höheren Temperaturen klarkommen. Dann erledigen die das von alleine. Dann heizen die das Klima noch ein bisschen auf, indem sie im Sommer die Klimaanlagen abschalten. Vielleicht noch ein bisschen den Wasserspiegel senken und dann hat sich das Thema sowieso erledigt. Also da mache ich mir gar keine Sorgen. Und da kann ich dann nur noch sagen, das haben wir uns verdient. Wir haben seit Bestehen der Menschheit gearbeitet, gemacht und getan. Haben uns von Sammlern und Jägern zu Entwicklern von KI hochgearbeitet. So, dann brauchen wir uns ja quasi nicht mehr. Ja, klar. Da ist ja das mit dem Fahrrad. Hab ich mir letztens erklärt, ne? Was hast du gesehen? Ja. War das ein Amarok oder was? Keine Ahnung. Oder ein Amtra? Ich weiß es nicht. Doch, Amarok. Also hier kam einer mit so einem Groß-Pickup vorbei und der hat hinten auf seiner Ladefläche sein Fahrrad stehen und der Vorderreifen hängt nach hinten aus dem Auto raus, also über die Ladeklappe rüber. Vielleicht hat er ja eins verloren. Was soll ich sagen? Und an die 30 halten muss er sich auch nicht. Ja, genau. Richtig. Ich würde mal interessieren, wie der sein scheiß Rad gesichert hat. So nach dem Motto, wenn der mal hart bremst, fliegt das Ding so nach vorne übers Fahrerhaus rüber. Und weiß ich nicht, in den Fußgänger rein, wegen dem er gebremst hat oder so. Und der komische Teppich, den er über die Heckklappe gelegt hat, damit die nicht verkratzt, wahrscheinlich direkt auch. Oder damit sie nicht dreckig wird. Ich weiß ja auch nicht. Bin ja noch so vielleicht ein Jahrgang, der auf Regeln, also auf einen Teil der ehemaligen deutschen Tugenden geprägt wurde. Pünktlichkeit und sich an Regeln halten und dieses ganze Geschiss. Aber wenn ich mir das jetzt so angucke, es macht ja quasi sowieso jeder, was er will. Und ja, was er soll, aber alle machen nicht. Ja, und es wird vor allen Dingen, wenn es scheiße ist, nicht geahndet. Also, warum schaffen wir denn da die Regel nicht einfach direkt ab? Das wäre die einfachste Sache. Man wegen Verstoßen. Nee, aber man kann sich dann zwar nicht mehr darüber aufregen, dass irgendwelche Leute sich nicht an die Regeln halten, aber man könnte dann darüber erzählen, welche Abenteuer man als Regelbrecher gegen andere Regelbrecher erlebt, weißt du? Also in so einem Heile-Welt-Film, wo sich alle an Regeln halten, bis auf einen, der ist doch viel langweiliger als so ein Endzeit-Video, wo sich keine Sau mehr an irgendwelche Regeln hält. Ist doch viel spannender. Der hat wahrscheinlich wegen der rechts vor links angehalten oder ein bisschen langsamer, weil da muss er eh reingucken, hat er gesagt, dann kann er uns wahrscheinlich auch direkt rüberlassen. Nee, das ist auch wieder so ein Ding, was ich ja nicht verstehe. Du kommst an so eine Straßenüberquerungshilfe für Fußgänger, also kein Zebrastreifen, die Fußgänger haben an der Stelle jetzt mal keinen Vorrang. Das ist nur, damit die sich mitten auf der Straße sicher fühlen können, wenn halt auf der einen Seite erstmal eine Lücke ist, dass sie bis auf die Mitte kommen und dann, wenn die andere Seite frei ist, dann können sie dann rübergehen. Erstmal werden die Dinger in der Regel nicht benutzt. Und wenn sie benutzt werden, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, man hat den Leuten schon anerzogen, wenn sie da stehen, dann hält einer an. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, okay, wenn da eine Autoschlange ist, da kannst du ja dann schon mal anhalten und die rüberlassen, weil wenn es sonst ja wahrscheinlich keiner macht bei 23 Autos, dann haben die auch mal ihre faire Chance. Aber wenn ich das einzige Auto bin, ist das energetisch total schwachsinnig, das Auto abzubremsen, was ja eigentlich jetzt ohne viel weiteren Sprit läuft und danach wieder teuer anzufahren. Aber die rennen dann auf die Straße, weil sie glauben, sie haben alle Rechte. Oder gucken ganz verdutzt, wenn du da mal durchfährst. Das empfinde ich so als ein bisschen realitätsfern. Zu Hause habe ich den Cash dann tatsächlich archiviert. 138 Funde in 7 Jahren, 5 Favoritenpunkte und egal wie das jetzt klingt, ich hätte den nicht mehr auspacken wollen. Ältere GeocacherInnen der ersten Stunde erinnern sich und können es mutmaßlich nachfühlen. Gut, hätte ich ihn gefunden, hätte ich ihn selbstverständlich kontrolliert, gegebenenfalls mitgenommen und in Stand gesetzt bzw. bei Archivierung den Müll aus dem Wald geräumt. Jawohl, nehmt hin meine moralische Überlegenheit, ihr Geomüll im Wald liegen lasser innen, also gegebenenfalls und falls zutreffend. In dem Zusammenhang könnten wir noch einen kleinen Abstecher nach Südwestdosenhausen, sprich das Saarland, machen. Neulich in Südwestdosenhausen. Ein Owner reicht ein Event oder gleich eine Serie ein, völlig egal. Er möchte Stolpersteine putzen, polieren, aufhübschen, zumindest soweit ich es am Rande mitbekommen habe. Man liest halt den einen oder anderen Tweet oder Tröd, völlig egal, und denkt sich seinen Teil. Wäre ja auch noch schöner, ohne Ende Lebenszeit mit solchen Banalitäten zu verschwenden. Da habe ich Besseres zu tun. Was bei OC funktioniert, funktioniert bei GC allerdings noch lange nicht, denn langjährigen gewieften Event-OwnerInnen ist klar. Geocacher polieren Stolpersteine klingt nach Agenda. Geocacher polieren Stolpersteine statt eines Zitos passt mutmaßlich nicht ganz zum Thema und Geocacher polieren Stolpersteine wollen dafür, aber das Zito-Souvenir passt auch nicht so ganz. Dies ganz wertfrei angemerkt, denn es geht hier nicht um den Hintergrund der Stolpersteine gegen das Vergessen. Die ewig lange Tröterei, dass man in Sachen Freischaltung des Listings eher unkooperativ war, bestärkt mich in meiner Vermutung, zumal im OC-Parallellisting steht, dass die Reviewer die Aktion sinngemäß grundsätzlich gut fanden. Zudem stand jedoch auch die Überlegung im Raum, sich mit dieser Aktion gegebenenfalls für den 10. saarländischen Denkmalpflegepreis zu bewerben, was die ganze Aktion ins Licht des agendösen Selbstzwecks rückt. Selbstverständlich hätte der Initiator sich auch über eine Social-Media-Blase Mitstreiter zum Putzen suchen können. Via Geocaching geht's halt besser, nebst Punkt und Souvenir als Bonus, sowie einem Hauch Ruhm und Ehre bei der Preisübergabe plus Erwähnung in der lokalen Presse. Dachte er. Hoffte er. Mutmaßlich. Doch da hatte er die Rechnung ohne den die RegelwächterInnen und das Headquarter der Plattform gemacht. Der Weg ist das Ziel. Dumm nur, wenn das Ziel am Ende eines anderen Weges liegt. Und was macht ein laut Profil erwachsener Mann um die 60, der seinen Willen nicht kriegt? Genau, trotzig mit dem Fuß aufstampfen, Caches und Events zur OC transferieren und die Plattform verlassen, sofern man seinem Getröte Glauben schenken darf. Ich kann mir das richtig vorstellen. Abgelehnt. Willkür. Mir egal, beschwer dich halt. Mach ich auch. Viel Glück. Dann geh ich. Ja, tschüss. Ende der Geschichte. Was wäre das schön, wenn sowas auch im Straßenverkehr ginge? Beispiel. Einer kriegt gesagt, er dürfe in der Ortschaft keine Rennen fahren. Diskutiert rum, kriegt seinen Willen nicht, entsagt auf immer dem Autofahren und fährt nur noch Öffis. Hätte was, oder? Und mit dieser Bombenvorstellung endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 136 vom 7.4.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst du oder schwimmst du schon?